الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد, wir machen inshallah heute mit den 56. Fajr-Unterricht und das Buch Jama' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir sind stehen geblieben bei den 13. Hadith von Anas ibn Malik radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Keiner von euch ist gläubig, bis er für seinen Bruder das liebt, was er für sich selbst liebt. Überliefert bei Bukhari und Muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah sagte, und wir sind letztes Mal stehen geblieben, bei Al-Kibr. Was ist die Bedeutung von Al-Kibr? Al-Kibr ist die Leugnung der Wahrheit, die Leugnung, die Weigerung, die Wahrheit zu akzeptieren und die Verachtung der Menschen. Ja, und dies geschieht, oder dies kommt von, dass man sich zu sich selber schaut, mit dem Auge der Vollständigkeit. Yani, ich bin vollkommen, ich bin vollständig. Und zu den anderen mit dem Auge der Minderwertigkeit oder dass bei ihnen etwas yani, mangelhaft ist. Und im Allgemeinen, so sollte der Gläubige für die Gläubigen das lieben, was er für sich selbst liebt. Und für ihnen das hassen, was er für sich selber hasst. So wenn er seinen Bruder, wenn er in seinen muslimischen Bruder einen Mängel oder einen Mangel sieht in seiner Religion, dann bemüht er sich, dies zu reparieren oder zu korrigieren. Einer der Salihin, einer der Frommen, sagte von den Salaf: Ahlul Mahabbati lillahi nazaru binurillah. Die Leute der Liebe zu Allah sahen mit dem Licht Allahs sie waren barmherzig mit den Leuten der Sündigen gegenüber Allah. Sie hassten ihre Taten, sie hassten ihre Taten, jedoch waren sie mit ihnen barmherzig, damit sie sie mit dem Predigten von diese Taten oder von ihre Taten wegreißen. Und sie fürchteten und sie waren besorgt und sie fürchteten über ihre Körper vor dem Feuer. Oder sie fürchteten über ihre Körper vor dem Feuer. Und der Mu'min ist kein Mu'min, ist kein wahrer Mu'min, bis er für die Menschen das zufrieden ist, womit er für sich selbst zufrieden ist. Und wenn er jemand anderen was Gutes sieht, mit der er über ihn steht, ja, mit dieser guten Sache hat er ihn überholt, so wünscht er für sich das Gleiche, so wenn diese gute Sache in Dien ist, in der Religion ist, ist das was Schönes. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel wünschte für sich die Stufe der Shahada, der Märtyrertum. Okay? Wir kennen ja alle den Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. Er sagt, bei dem die Seele von Muhammad ist, in seiner Hand ist, ich wünschte, dass ich auf Allahs Weg kämpfe, dann getötet werde, dann kämpfe, dann getötet werde, dann kämpfe, dann getötet werde. Okay, so wünschte, so ist nichts Schlechtes dabei, dass man eine Stufe wünscht, ja, die man nicht hat. Und sallallahu alaihi wa sallam sagte: La hasada illa fi ithnatayn. Rajulun ataahu Allahu malan fahu yunfiquhu anaa al-layl wa anaa al-nahar. Wa rajulun ataahu Allahu al-Qur'an fahu yaqra'uhu anaa al-layl wa anaa al-nahar. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt: Kein Neid außer in zwei Sachen. Yani jeder andere Neid ist verboten. Ja? Die eine Sache ist, ein Mann, den Allah Geld gegeben hat, so spendet er davon, ja, Tag und Nacht, oder Nacht und Tag. Und ein Mann, den Allah den Koran gegeben hat, so liest er ihn Tag, Nacht und Tag. Und er sagte über denjenigen, der gesehen hat, der jemanden gesehen hat, der von seinem Geld ausgibt in der Gehorsamkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala, er sagte: لو أن لي مالا لفعلت فيه كما فعل فهما في الأجر سواء. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Wenn einer kein Geld hat und er sieht einen anderen, der hat Geld und der spendet davon fi sabilillah, dann sagt dieser Arme: Hätte ich dieses Geld, ja, oder hätte ich Geld, dann würde ich auch das Gleiche tun. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: So haben sie beide den gleichen Lohn. Okay, so ist diese Sache, ja, wenn man sich eine Sache wünscht, die man nicht hat, in Dien, ist das kein Problem. Und wenn die Sache eine Dunya-Sache ist, so ist nichts Gutes in das Wünschen davon. Wie der Erhabene sagte: فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل الصالحات. Ja? Die Geschichte von Karun. Ja? Er kam heraus über seinen Volk oder vor seinem Volk, ja, geschmückt und mit seinen yani, teuren Sachen. Ja? Da sagten diejenigen, die nach der Dunya streben: Wir wünschten, wir hätten das, was Qarun bekommen hat. Er hat wahrlich einen gewaltigen Glück. Jedoch diejenigen, die Wissen bekommen haben, sagten: Was ist mit euch? Der Lohn Allahs ist besser für denjenigen, der glaubt und Gutes tut. Was aber die Aussage des Erhabenen betrifft und wünscht nicht, was Allah die einen von euch über die anderen gestellt hat, oder yani, womit Allah die einen von euch über die anderen gestellt hat, so wurde dies mit dem Neid gedeutet. Nämlich, dass der eine, ja, das Gleiche wünscht, was sein Bruder bekommen hat von Familie oder Geld. Und dass dies, genau diese Sache, zu ihm kommt. Und dass sie yani, seine Sache wird. Yani, er wünscht sich nicht was Ähnliches, er wünscht sich genau das, was sein Bruder hat. Diese Sache. Genau das, was in seiner Hand ist, das will er haben. Ja? Und es wurde auch gedeutet, mit das Wünschen von dem, was yani, verboten ist, entweder aus islamischen Gründen, aus Scharia-Gründen oder aus Qadar-Gründen, aus Schicksalsgründen. Ja? Wie zum Beispiel, dass die Frauen sich wünschen, Männer zu sein. Ja? Das ist nicht erlaubt. Oder dass sie Rechte bekommen, ja? oder dass sie yani, die Güten, die religiösen Güten bekommen, die Männer haben, ja, wie zum Beispiel Al-Jihad, ja, und Dunya, und dann ja Angelegenheiten wie zum Beispiel Erbschaft, weil wir wissen ja, in der Erbschaft im Islam erbt der Mann das Doppelte von wie einer Frau, okay? Oder den Verstand oder das Bezeugen und so weiter, okay? So darf man das nicht wünschen, okay? So darf nicht die Frau sagen zum Beispiel, ja, ich wünschte, ich könnte jetzt ein Mann sein, damit ich mehr erbe oder damit ich Dschihad machen kann und so weiter, weil die Eier umfasst all dem. Und trotz all dem sollte der Mu'min traurig werden, wenn er einige tugendhaften oder einige guten Dinsachen, Islamsachen verliert oder nicht hat. Ja? Und deshalb wurde befohlen, dass was bei den Angelegenheiten, dass man zu demjenigen, der über dich ist, ja, dass du zu demjenigen, der über dich ist, schaust, nicht der unter dir ist. Yani, du sollst nicht sagen, ja zum Beispiel, Alhamdulillah, ich faste einen Tag in der Woche, es gibt andere, die fasten gar nichts. Nein, du solltest sagen, Subhanallah, ich faste nur einen Tag, es gibt andere, die fasten jeden zweiten Tag. Verstanden? Und dass er, yani, wetteifert im Streben nach dem, ja, dass er alles dafür opfert von seiner Mühe und seiner Energie. Wie der Erhabene sagte, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Und in dieser Sache sollen die Wetteiferer wetteifern. Ja? Und er soll nicht hassen, er soll aber nicht hassen, dass jemand mit ihm beteiligt ist in diesem Lohn und in dieser guten Sache, was die Sache ja. Ja? Sondern, dass er für die Menschen alle lebt, dass sie in dieser Sache wetteifern und dass er sie dazu motiviert. Ja? Und das ist die vollständige Nasiha für die Brüder. Das ist so, gibt man die vollständige Nasiha oder die vollkommene Nasiha für die Brüder. Wie Al-Fudayl ibn Ayyad sagte, wenn du es lebst, dass die Menschen wie dich werden, dann hast du die Nasiha zu deinem Herrn erfüllt. Wie? Dann hast du die Nasiha zu deinem Herrn nicht erfüllt. Wie, wo du es lebst, ja, dass sie unter dir werden. Okay, das ist ein Hinweis darauf, er meint damit, Jani, dass die Nasiha, und wir haben schon erklärt, was Nasiha ist, ja, dass die Nasiha zu ihnen, dass er für sie lebt, dass sie über ihm sind, besser als ihm sind. Ja? Und das ist eine hohe Stufe und eine wertvolle und eine erhobene Sache in ein Nasiha. Und das ist nicht Wajib, das ist nicht Pflicht, sondern das Verpflichtende in der Scharia ist, dass er es liebt, dass die Leute so wie er das haben und so wie er das, so wie er sind. Ja, nicht vom Guten natürlich, nicht vom Schlechten. Und trotzdem, wenn einer ihn überholt in einer Dinsache, dann wetteifert er und bemüht er sich, um ihn einzuholen und ist traurig über die Nachlässigkeit seiner Nafs und dass er zurückgeblieben ist von das Überholen der Ersten. Nicht aus Neid wegen dem, was Allah ihnen gegeben hat, sondern aus Konkurrenz zu ihnen, yani wetteifern. Ja? Und Ripta, und ich erkläre gleich, und Ripta und Trauer über die Seele wegen ihrer Nachlässigkeit und ihr Zurückbleiben von den ersten Stufen. Es gibt einen Unterschied zwischen Ripta und Hasad. Beides auf Deutsch heißt Neid. Aber Al-Hasad ist im Arabischen und ist im Arabischen und in der Scharia, dass du jemanden beneidest, dieser schlechte Neid, dass du yani, das genau, was in seiner Hand ist, haben willst oder das Ähnliche und du wünschst, dass er das nicht mehr hat. Yani, du wünschst, dass von ihm das weggenommen wird und dir gegeben wird. Al-Ribta ist, dass du in ihn yani, das Gleiche, was er hat, auch haben willst oder ähnlich wie das haben willst und du wünschst aber trotzdem, dass es nicht von ihm weggenommen wird. Das ist ein klarer Unterschied. Okay? طيب, wir bleiben hier heute stehen. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khair.